Most people who tell me that they are in such a spiritual warfare. Die meisten Menschen, die mir sagen, dass sie so in einem geistlichen Kampf sind, are in reality facing the mess that they themselves have created and blame it on the devil. Befinden sich in Wirklichkeit in dem Schlamassel, den sie selbst verursacht haben und schieben die Schuld auf den Teufel. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hallo, hallo, Freunde. Daniel and Reinhard is back. Daniel und Reinhard sind wieder da. Hey Daniel, the last few weeks have been really hard, haven't they? Daniel, die letzten Wochen waren wirklich hart, nicht wahr? So much resistance of the devil. So viel Widerstand vom Teufel. We are in such a warfare. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Do you think the devil knows the future? Glaubst du, dass der Teufel die Zukunft kennt? Do you think he knows the great things that God is doing through us? Glaubst du, er kennt die großartigen Dinge, die Gott durch uns tun wird? We have so much resistance. Und deswegen gibt es so viel Widerstand? Guys, although I've talked a whole bunch of times about spiritual warfare, I have to do it again. Leute, obwohl ich schon oft darüber geistliche Kriegsführung gesprochen habe, muss ich es noch einmal tun. Well, I don't have to do anything. Well, I want to do it. Ich muss gar nichts tun, aber ich will es tun. Guys, I do not believe or understand the spiritual warfare like most believers do. Ich glaube oder verstehe die geistliche Kriegsführung nicht so, wie viele Gläubige es tun. Because it does not fit into the finished work of the cross. Es passt nicht ins vollbrachte Werk am Kreuz. So I want to demystify this spiritual battle once again. Ich möchte diese geistliche Kampfführung noch einmal entzaubern. Number one. Erstens. You cannot establish a doctrine in one isolated scripture. Man kann aufgrund einer isolierten Schriftstelle keine Lehrmeinung aufstellen. This is a rule of Bible interpretation. Das ist eine Regel in der Bibelinterpretation. So you show me any teaching in any of the epistles. Du zeigst mir eine Lehre in irgendeinem Brief. That teaches that we do not wrestle against flesh and blood, but against powers and principalities, except Ephesians. Die lehrt, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, aber gegen Mächte und Gewalten, außer dem Epheserbrief. And please don't come to me with the argument, but it's written in the Bible. Bitte komm nicht mit dem Argument, aber es steht in der Bibel. Nobody's denying that Ephesians 6 is in the Bible. Niemand verleugnet, dass Epheser 6 in der Bibel steht. It is a principle of Bible interpretation. Es geht um das Prinzip der Bibelinterpretation. That you need two or three passages at least. Dass du mindestens zwei oder drei Passagen brauchst. To establish a doctrine. Um eine Lehrmeinung aufzustellen. What have we done? Was haben wir getan? We have established an entire doctrine of Ephesians chapter 6, verse 10 to 9. Wir haben eine ganze Doktrin aufgrund von Epheser 6, Verse 10 bis 19 aufgestellt. Why? Can you not do that? Warum kann man sowas nicht tun? Not because it's not enough that it's in the Bible. Nicht weil es nicht genug ist, dass es in der Bibel steht. I give you a very simple reason. Hopefully you can understand. Ich gebe dir einen einfachen Grund und ich hoffe, du kannst es verstehen. You can misunderstand this. Du kannst dies missverstehen. And that's what happened. Und das war geschehen. We've misunderstood Ephesians 6, yet churches all over the world have built a whole doctrine on that. Wir haben Epheser 6 missverstanden und dennoch haben Gemeinden auf der ganzen Welt eine ganze Doktrin darauf basierend erstellt. So if I have several passages in the Bible, wenn ich einige Passagen in der Bibel habe, teach the same thing and I can establish a doctrine upon, die dasselbe lehren und ich darauf eine Lehrmeinung aufbauen kann, then that's the correct way of Bible interpretation. Dann ist das die richtige Art der Bibelinterpretation. But with this special subject, unfortunately, we've ignored it. Aber bei diesem speziellen Thema haben wir das leider ignoriert. So we've done so much spiritual warfare in order to change churches, towns, situations, and nothing changed. Wir haben so viel geistliche Kriegsführung betrieben, um Gemeinden, Städte und Situationen zu verändern, und nichts hat sich verändert. Books have been written from people about spiritual warfare, and yet those people who wrote the books never changed nations. Bücher wurden von Menschen über geistliche Kriegsführung geschrieben, und dennoch haben diese Menschen nie Nationen verändert. And that's always the danger of taking an isolated scripture and build a doctrine. Das ist immer die Gefahr, wenn man einen isolierten Bibelvers nimmt und darauf eine Doktrin erstellt. Think about the subject of divorce and remarriage. Denke an das Thema von Scheidung und erneuter Heirat. The same thing has been done. Dasselbe wurde hier gemacht. We take an isolated scripture of something that Jesus said in Matthew 19 and establish a doctrine. Wir nehmen einen isolierten Bibelvers von etwas, das Jesus in Matthäus 19 sagte, und erstellen daraus eine Doktrin. Yet we don't understand it. God himself divorced Israel and yet, whoops, he connected himself to the Gentiles. Und dennoch verstehen wir nicht, dass sich Gott höchstpersönlich von Israel scheiden ließ und, ups, er hat sich daraufhin mit den Heiden verbunden. You can't do that in second marriage. Das kannst du nicht tun, das ist eine zweite Heirat. I'm throwing these things out to stir you to think. Ich suche diese Dinge heraus, um dich aufzurütteln zu denken. So, the first rule is you can't take Ephesians 6 to establish a doctrine unless you have several other passages which you don't. Erstens, man kann nicht Epheser 6 nehmen, darauf eine Doktrin bauen, außer man hat noch weitere solche Passagen, was aber nicht der Fall ist. Secondly, that idea of spiritual warfare that we're in such a terrible fight with the devil doesn't fit the new covenant. Zweitens, diese Idee der geistlichen Kriegsführung und dass wir so in einem schrecklichen Kampf mit dem Teufel sind, passt nicht in den neuen Bund. Because in the finished work of the cross the devil was also defeated. Weil im vollbrachten Werk am Kreuz der Teufel auch bereits besiegt war. Thirdly, drittens, the devil never had more authority than man did. Der Teufel hatte nie mehr Autorität als Menschen. You are a human being, I'm a human being. Du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. So the devil never had more authority over this earth and the affairs of this earth than people had. Der Teufel hatte also nie mehr Autorität über diese Erde und ihre Bereiche als Menschen. He cannot just go ahead and drive and cause havoc. Er kann nicht einfach hergehen und ein Chaos veranstalten. We are the ones who cause havoc. Wir veranstalten Chaos. And that's where we are at point number 4. Und somit sind wir bei Punkt 4. Where is point number 4? Wo ist Punkt Nummer 4? Most people who tell me that they are in such a spiritual warfare, die meisten Menschen, die mir sagen, dass sie in einem so geistlichen Krieg sind, are in reality facing the mess that they themselves have created and blame it on the devil. Befinden sich eigentlich in dem Chaos, das sie veranstaltet haben und schieben dem Teufel die Schuld dafür zu. Sorry to be so true. Entschuldige, dass ich so direkt bin. So look. Also schau. I don't treat my wife well. Ich behandle meine Frau nicht gut. Will I have a good marriage? Werde ich eine gute Ehe haben? No. Nein. Oh, my marriage is under attack. Oh, meine Ehe wird angegriffen. Yes, it's under attack from your stupid husband. Ja, sie wird angegriffen vom dummen Ehemann. Stupid husband. Dummen Ehemann. If I don't treat my wife well, I'm not under spiritual attack. Wenn ich meine Frau nicht gut behandle, werde ich nicht geistig angegriffen. If I treat money not the way that Jesus taught me through kingdom principles, I'm not under spiritual attacks. Wenn ich Geld nicht auf die Art und Weise behandle, wie Jesus es mir aufgrund der Prinzipien des Königreichs gelehrt hat, werde ich nicht geistig angegriffen. If I do stupid stuff and then I get publicly criticized for it, it's not spiritual attack, people. Wenn ich dumme Dinge mache und dann dafür öffentlich kritisiert werde, handelt es sich nicht um einen geistlichen Angriff, Leute. It's people not liking what I do and they are telling me and telling everybody else. Es sind Leute, die nicht mögen, was ich mache und dann sagen sie es auch allen anderen. When my car breaks down in the middle of the road, leave the devil alone. Wenn mein Auto mitten auf der Straße eine Panne hat, halte den Teufel heraus. Cars break down. Autos haben Pannen. If you want a car that lasts forever, well, ask Jesus to take you right now to heaven, because in heaven things are eternal, not on earth. Willst du ein Auto, das ewig hält? Frag Jesus, dass er dich in den Himmel nimmt. Dort sind die Dinge ewig, nicht auf Erden. The Bible says that whatever you see is temporary. Die Bibel sagt, dass was immer du siehst, zeitlich ist. Cars break down. Autos haben Pannen. If you don't want a car to break down, buy a good car. Buy a BMW. Wenn du nicht willst, dass dein Auto eine Panne hat, dann kauf ein gutes Auto. Kauf einen BMW. If you don't want my car to break down, buy me a BMW. Wenn du nicht willst, dass mein Auto eine Panne hat, dann kaufe mir einen BMW. Actually, I'm happy with my car. Ich bin wirklich glücklich mit meinem Auto. I'm just trying to make a point, people. Ich möchte nur einen klaren Standpunkt vertreten, Leute. You know, recently, somebody who lives with us in the house. Kürzlich hat jemand, der in unserem Haus lebt, was using a kitchen machine, ein Küchengerät benutzt, and overworked it, und es überhitzt. So it broke. Es ist kaputt gegangen. It's broken. Es ist kaputt. Now this person was very upset. Diese Person war sehr verärgert. I wasn't. Ich war's nicht. I said, well, we just have to buy a new one. Wir werden ein neues kaufen müssen. And this person tried to bring this whole thing to a spiritual aspect. Diese Person versuchte, diese ganze Sache unter einen geistlichen Aspekt zu bringen. No. I will believe that it didn't break. Nein, nein, ich glaube, dass es nicht kaputt ist. By faith in the name of Jesus, I just believe. Im Glauben und im Namen Jesu, ich glaube das. I said, listen, you just need to be thankful that it's not me making you pay for it. I'm buying another machine. Ich sagte, du musst einfach noch dankbar sein, dass ich nicht dich das neue Gerät bezahlen lasse. Ich werde ein neues kaufen. I said, this is what I said. Ich sagte Folgendes. Your faith to believe that this machine will continue running doesn't even have any biblical base. Dein Glaube, dass diese Maschine weiterhin funktionieren wird, hat nicht einmal eine biblische Basis. Because earthly things break. The Bible says they're temporary. Weil irdische Dinge kaputt gehen. Die Bibel sagt, sie sind zeitlich. So the devil didn't do it. Der Teufel war es also nicht. You overworked it. Du hast es überhitzt. It broke. Es ist kaputt gegangen. I said, thank God these things break. Danke Gott, dass diese Dinge kaputt gehen. Now people have a job because they are going to sell another one. They make money who sell it, they make money who produce it. Menschen haben einen Job, weil sie neue Geräte verkaufen, Geld verdienen, neue produzieren. Think about it. Denk darüber nach. I wish we could just learn to live by simple common sense. Ich wünschte, wir könnten einfach lernen, mit einfachem Menschenverstand zu leben. And understand biblical truths. Und biblische Wahrheiten verstehen. So most of the spiritual warfare that we experience are simply silly decisions that we have made. Die meisten geistlichen Kämpfe, die wir haben, sind einfach dumme Entscheidungen, die wir getroffen haben. Or bad things that other people have done. Oder schlechte Dinge, die andere getan haben. Bad people will always do bad things. Böse Menschen werden immer schlechte Dinge tun. Once you understand this, wenn du das verstehst, you will learn to love your enemies. Wirst du lernen, deine Feinde zu lieben. You're not going to spend so much time trying to fight a devil who's already been defeated on the cross. Und nicht so viel Zeit damit verbringen, den Teufel zu bekämpfen, der bereits am Kreuz besiegt wurde. You will think twice before you say, I'm under spiritual attack. Du überlegst zweimal, bevor du sagst, ich werde geistig angegriffen. Show me any spiritual attack that Paul had, unless it was persecution for the preaching of the gospel. Zeig mir einen geistlichen Angriff, den Paulus hatte, außer es war Verfolgung für das Predigen des Evangeliums. Show me. Zeig es mir. You will never find that Paul had spiritual attack because he was going to a nice church meeting. Du wirst nirgends finden, dass Paulus einen geistlichen Angriff hatte, weil er zu einer netten Gemeindeversammlung ging. Or because he was organizing a conference. Oder weil er eine Konferenz organisierte. You will not find that. Du wirst das nicht finden. The only persecution that Paul suffered was because of directly of the preaching of the gospel. Die einzige Verfolgung, die Paulus hatte, war direkt auf das Predigen des Evangeliums hin. And that's where people who resisted, who obviously listened to the influence of demons. Und offensichtlich hörten diese Menschen, die sich widersetzten, auf Dämonen. So why do we take so many things out of a context? Warum reißen wir so viele Dinge aus dem Zusammenhang? You know, even if you look at Ephesians 6. Sogar wenn du Epheser 6 anschaust. You have the shield of faith that means nothing that the devil will ever try to do will get to you. Du hast den Schild des Glaubens und der Teufel kann dir nichts tun. Think about what Peter said to the people. Denk an das, was Petrus den Menschen sagte. Guys, be sober. Leute, seid vernünftig. You know what sober means? Weißt du, was vernünftig bedeutet? Think with a clear mind. Denke mit einem klaren Verstand. That mind that we have about spiritual warfare is not a sober mind. Diese Ansicht, die wir über geistlichen Kampf haben, kommt nicht aus einem vernünftigen Verstand. Be sober. Sei vernünftig. Be watchful. Sei achtsam. For the devil goes around like a roaring lion. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. So we have created the theology the devil is a lion that has the power to attack. Wir haben daraus eine Theologie gemacht, dass der Teufel ein Löwe ist, der die Macht hat, anzugreifen. Listen, the lion is Jesus, the Lion of Judah. Hör zu, der Löwe ist Jesus, der Löwe Juda. And we are his co-lion. Wir sind seine Co-Löwen. Bible says the righteous is bold like a lion. Die Bibel sagt, der Gerechte ist furchtlos wie ein junger Löwe. So we are bold like lions. Jesus is the Lion of Judah. Wir sind furchtlos wie Löwen. Jesus ist der Löwe von Juda. And the only thing the devil does is pretend that he's a lion because he's like a lion. Und der Teufel gibt nur vor, ein Löwe zu sein. Er ist wie ein Löwe. Reinhard Bonnke used to say he is a mouse with his teeth pulled that has a megaphone. Reinhard Bonnke pflegte zu sagen, er ist eine Maus ohne Zähne mit einem Megafon. That has no teeth. Oh, ohne Zähne mit einem Megafon. You know, I like that. Das gefällt mir. Once we understand this, so much of what we call spiritual battle, spiritual resistance, is just because we have not learned to make smart decisions. Wenn wir einfach verstehen könnten, dass sehr viele geistlichen Kämpfe nur deshalb stattfinden, weil wir keine klugen Entscheidungen getroffen haben. Look. Schau. I have a lot of people who work for this ministry. Ich habe viele Menschen, die für diesen Dienst arbeiten. A lot of people who work for Brazilian Kids Care. Viele arbeiten für Brazilian Kids Care. If I don't treat them good, wenn ich sie nicht gut behandle, I'm not gonna have a spiritual warfare. Werde ich keinen geistlichen Kampf haben. I'm gonna have miserable employees who don't wanna be with me. Ich werde traurige Angestellte haben, die nicht mehr bei mir sein wollen. So love people, treat people good with honor. Liebe Menschen und behandle sie gut, ehre sie. Don't go into debt. Mach keine Schulden. And then most of your spiritual battle is already gone from your life. Dann sind die meisten geistlichen Kämpfe schon raus aus deinem Leben. Think. Denk mal. We go into debt and then we see the devil is resisting me financially. Wir machen Schulden und sagen, der Teufel greift mich finanziell an. We mistreat people and we say, the devil is coming against me. Wir misshandeln Menschen und sagen, der Teufel geht gegen mich. We worry day and night and then we get depressed and have anxiety attacks and we say the devil is attacking us. Wir sorgen uns Tag und Nacht, werden depressiv, haben Panikattacken und sagen, der Teufel greift uns an. All right. Okay. So take the spiritual warfare out of your life. Nimm den geistlichen Kampf aus deinem Leben raus. Live the way Jesus modeled for us to live. Lebe so, wie es Jesus vorgelebt hat. And stop talking to the devil. Und hör auf, zum Teufel zu reden. He is not worth your energy. Er ist deine Energie nicht wert. Talk more to Jesus into your own heart. Rede mehr mit Jesus in deinem eigenen Herzen. That was good, wasn't it? Das war gut, nicht wahr? Thank you. Danke. Guys, click the like if you like. Klickt auf Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Inscribe to our channel if you're not inscribed. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. And share it with your friends, please. Und teilt es mit euren Freunden, bitte. Thank you. Danke.